Hallo und guten Abend, liebster Ehemann. Heute mal wieder ein kleiner Klopsi-Cast. Ich habe gerade die gesamte Zeit der Welt ungefähr damit verbracht, für bescheuertes Fluorimetrie-Seminar morgen zu Antestat morgen zu lernen. Und ich habe daran keine große Freude gefunden. Und ich bin auch schon ein bisschen müde, obwohl ich eigentlich echt lange geschlafen habe heute. Also versteht einer diesen Klops. Den versteht doch keiner, den Klops. Ja, aber wenigstens ist jetzt die ganze Wohnung sauber und ich habe gelernt und meine ganzen Unterlagen einmal komplett durchsortiert. Und ich denke, ich werde auch jetzt nicht mehr allzu lange brauchen, bevor ich dich anrufe und dann eben nicht so spät ins Bett gehe, weil ich ja morgen auch schon früh an der Uni sein muss. Ja. Dass ich mir Sorgen um dich mache, das weißt du ja bereits, weil ich das nicht gut finde, dass die eine Trulse so doof zu dir ist und überhaupt alles da so doof ist. Aber du wirst schon noch das hinkriegen, dass du dir da deinen Platz schaffst und zeigst, dass du es drauf hast und dass du nicht zurückweichst und dass du du bist. Ich weiß, dass du das kannst. Und deswegen mache ich mir auch jetzt gar nicht so riesengroße Sorgen, dass du da versumpfen wirst, aber so fürs Erste fände ich schon besser, wenn es dir besser ginge. Naja, jedenfalls habe ich noch ein kleines, den ersten Teil eines kleinen Stückchens so als Gute-Nacht-Lied für dich aufgenommen. Du erkennst es bestimmt wieder, sind nur die ersten zwei Strophen. Und als ich heute beim Bartputzen war, kam ein Lied, das ich echt schon lange nicht mehr gehört habe und das, von dem ich mir noch dachte, dass das mit so einer Wucht auf mich eingeprasselt ist. Und dass es mich ganz traurig gemacht hat, als ich das letzte Mal gehört habe. Und jetzt habe ich das heute wieder gehört und da ging es mir wieder genauso. Aber die Botschaft, die da mitschwingt, die fand ich irgendwie schön. Und deswegen sollst du es jetzt auch hören. Und ich hoffe, dass du nicht weinen musst. So, und dann wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht und denk dran, dass ich dich ganz arg liebe. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Tschüss! Spare a thought for me, my love, while you stare at the distance. For the spark that was born in your eyes lit my senses. Dream of me. My song on your temples. Let my voice draw away all your fears and embrace you. Yeah.